Sehr schön, Dank. Ich danke einmal den Einladern, dem ASTA-Referat, Herr Wellstein. Und ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen. Ich will mal gucken, dass ich unter der Stunde bleibe, damit es ein bisschen mehr Zeit für Debatte gibt, denn ich kann in diesem riesigen Thema natürlich ohnehin nicht alles abhandeln und dann müsste dann auch in der Diskussion das nachgefragt werden, was bei mir jetzt vielleicht weggefallen ist. Ich möchte aber vorweg sagen, dass ich meinen Ansatz, dieses Thema zu behandeln, in zweierlei Weise von anderen Ansätzen unterscheidet. Punkt Nummer eins, ich lehne Rassismus ab. Und zwar sowohl den Rassismus von rechts, der also Hass auf alle Muslime sieht, der sie pauschal diffamiert, der einem irrationalen Abwehrmechanismus folgt, als auch den paternalistischen Rassismus von links, der Muslime aus einer Art Gutmenschentum heraus auch dann noch in Schutz nimmt, sentimental in Schutz nimmt, wenn sie selber antisemitisch oder rassistisch argumentieren. Wenn zum Beispiel innerhalb der Linken, sagen wir mal, ein Holocaust-Leugner in Frankreich ganz schrecklich empfunden wird, aber die gleiche Holocaust-Leugnung durch die Hamas oder durch die iranische Führung verteidigt wird, dann ist das für mich ein Rassismus, weil eine Art Homo Islamicus konstruiert wird, dem man unterstellt, dass er nicht selbstständig verantwortlich reflektieren kann, worüber er redet. Dann wird so getan, als seien die Araber dumme Anhängsel, die also nur blind reagieren können auf eine israelische Machtpolitik, und es wird unterstellt, sie könnten nicht verantwortlich sein für das, was sie sagen und tun. Und das ist für mich dann dieser Versuch, Araber zu infantilisieren, das ist in meinen Augen auch eine rassistische Tendenz. Mein zweiter Unterscheidungspunkt, ich lege sehr viel Wert auf das Erkennen der islamistischen Ideologie. Das hängt einfach damit zusammen, als Politikwissenschaftler muss ich mich mit der Frage natürlich beschäftigen, wie Auschwitz möglich war, warum meine Eltern in ihrer Jugend an Hitler geglaubt hatten. Das heißt, man musste tatsächlich sich mit der antisemitischen Ideologie der Nazis beschäftigen, bevor man annähernde Antworten liefern konnte. Und mit dem Ansatz habe ich mich dann nach 9/11 also auch an die islamistische Ideologie herangemacht und versucht, sozusagen herauszufinden, was in den Gehirnwindungen islamistischer Weltanschauungskrieger vor sich geht und auf welchen Grundlagen diese Anschauungen basieren. Ich komme also jetzt zum Thema islamistischer Terrorismus, ein Thema, das Furcht erzeugt, das Horrorgefühle auslöst und das mit einer großen Hilflosigkeit verbunden ist. Die Furcht ist leider gerechtfertigt. Denken Sie nur an die Fahrzeugattentate der letzten Monate, 19. Dezember 2016, fast genau vor einem Jahr, einige Amis LKW-Attentate in Berlin mit 13 Toten, und ich zähle jetzt nur Fahrzeugattentate auf. 22. März 2017 PKW-Attentat im Zentrum Londons, 4 Tote. 7. April 2017 LKW-Attentat in Stockholm, 4 Tote, 15 Verletzte. 3. Juni 2017 Lieferwagen-Attentat auf der London Bridge, 7 Tote, Dutzende Verletzte. Und dann am 17. August, das haben Sie noch in Erinnerung, das Lieferwagen-Attentat in Barcelona mit 16 Toten und 125 Verletzten. All diese Mörder folgten dem Aufruf von Abu Muhammad al-Adnani, dem Leiter der IS-Propagandaabteilung, der schon im September 2014 die Tötung von Zivilisten angeordnet hatte, wobei er dann die Kraftfahrzeuge als mögliche Tötungswaffe mit empfohlen hatte. Es handelt sich bei diesen Fahrzeugattentaten um eine spezielle Variante in meinen Augen des Selbstmordterrors. Und dieser Selbstmord, die Fahrer wissen, dass sie das fast niemals überleben werden. Aber dieser Selbstmordterror, der löst schon deshalb alleine Angst aus, weil diesen Tätern ein Instinkt abhandengekommen ist, der ansonsten alle Menschen vereint, dieser Überlebensinstinkt. Und der löst auch deswegen Angst aus, der Selbstmordterror, weil es natürlich gegen ihn kein Mittel der Abschreckung gibt. Ja? Und weil er die entscheidenden Voraussetzungen demokratischer Gesellschaften, Freiheit und Vertrauen, ja, wenn ich in die S-Bahn steige mit dem Rucksack, dann muss ich das Vertrauen haben, dass der andere, der mit dem Rucksack da einsteigt, mich nicht töten will, weil er dieses Vertrauen untergraben wird. Aber auch die Horrorgefühle sind gerechtfertigt, wenn man sich an die Barbarei des Islamischen Staats erinnert. Da war der Lehrgang für Jugendliche ab 8 Jahren, die an lebendigem Material lernten, wie man Menschen die Kehle durchschneidet. Da war die öffentliche Hinrichtung von 13 Jugendlichen in einem Fußballstadion. Was haben sie gemacht? Sie hatten Fußball im Fernsehen geguckt. Da waren die Schulen, die man also erst auf die höchsten Häuser der Stadt brachte, dann sie von da oben runterschmiss und nachdem sie unten schon tot waren, noch hinterher gesteinigt hat, weil das mal ein Kalif im 7. Jahrhundert so angeordnet haben soll. Da gab es die offizielle Gebrauchsanweisung des Islamischen Staats für die Vergewaltigung von weiblichen Kriegsgefangenen, die nach dem Vorbild des Koran als verschenkbare oder als verkaufbare Sklavinnen galten. Inzwischen hat diese Terrororganisation Islamischer Staat über 90% ihres Territoriums verloren. Sie auch 80-90% ihrer obersten Führung leben nicht mehr. Sie herrschen noch über einige ländliche Territorien in Syrien und Irak, ziehen sich aber auf andere Gebiete und Erdteile zurück, zum Beispiel nach Afghanistan, Sinai, Libyen, Nigeria, Philippinen, Jemen, Tunesien, Saudi-Arabien, Türkei, dem russischen Kaukasus. Und sie sind jetzt wieder das, was sie vor der Kalifatsgründung im Juni 2014 gewesen sind, eine Terrororganisation, die einen regionalen Guerillakrieg führt und im Verborgenen überleben möchte. Insbesondere aber ist die Ideologie, die hinter all dem Terror steckt, alles andere als besiegt, und das ist in meinen Augen der entscheidende Punkt. Sicher, wenn man sich diese Horrorbilder, so wie alles auf Video auch gestellt hat, man konnte sich das gar nicht anschauen, wenn man sich den Islamischen Staat betrachtet hat, dann war es eigentlich eine Bewegung, die die Kategorien unseres politischen Denkens gesprengt hat. Jedenfalls auf den ersten Blick. Und auf den ersten Blick, das heißt, solange wir die dieser Bewegung zugrunde liegende Ideologie ignorieren. Schauen wir uns aber die Ideologie des Islamischen Staates genauer an, dann stellen wir fest, dass sich der Islamische Staat von den anderen islamistischen Kräften wie dem Iran oder der Hezbollah oder der Hamas nur ganz geringfügig unterscheidet. Dies zu erkennen ist aber gerade in der jetzigen Situation von entscheidender Bedeutung, weil in Syrien und im Irak überall da, wo der kleine islamische Staat abzieht, der große islamische Staat, gemeint ist der Iran, nachrückt. Das maßgebliche Buch, das die übergreifende Ideologie all dieser Kräfte entfaltet, ist der Koran. Nicht jeder Moslem, der sich auf den Koran bezieht, ist Islamist. Aber jeder Islamist bezieht sich auf den Koran. Natürlich distanziert sich die Masse der Muslime zunehmend von der Art und Weise, wie der Islamische Staat oder Islamisten in Teheran und Gaza den Koran interpretieren. Und doch macht man sich etwas vor, wenn man behauptet, dass Menschen, die bestimmte Passagen des Koran wörtlich verstehen, diesen missbrauchen würden oder missverstehen würden. Denn es gibt einfach keine Instanz, die darüber entscheidet, ob beispielsweise der Satz herunter mit dem Haupt der Ungläubigen, Sure 47, Vers 4, ob dieser Satz jetzt wörtlich oder metaphorisch zu verstehen ist. Und deshalb hatte auch Frau Merkel wirklich Unrecht, als sie bei dem sogenannten TV-Duell mit ihrem Kontrahenten Schulz in dieser berühmten Fernsehdebatte die islamischen Autoritäten aufrief, endlich klarzumachen, dass der Islam mit der islamistischen Gewalt nichts zu tun habe. Das ist ein kompletter Unsinn und ich war wirklich erschrocken über die Unkenntnis oder Unbedarftheit, zumindest hat sich das so dargestellt in der Fernsehdebatte, die da die Kanzlerin an den Tag gelegt hat. Natürlich hat islamistische Gewalt mit dem Islam zu tun. Gewalttätige Islamisten können sich stets auf bestimmte Verse des Koran oder auf andere frühislamische Schriften beziehen, weshalb auch jeder Terrorakt des Islamischen Staates, sie haben ja eine ausführliche Kommandoerklärung dazu veröffentlicht, mit religiösen Zitaten legitimiert wurde. Und ich möchte Ihnen in meinem folgenden Vortrag 2 Dinge vermitteln. Erstens geht es mir um die 4 wichtigsten Kennzeichen dieses religiösen Krieges. Also welche ideologischen Prämissen sind maßgeblich für diese islamistische Weltbewegung, die uns in Atem hält. Und ich möchte diese Prämissen am Beispiel der Moslembruderschaft erläutern. Und zweitens gehe ich in aller Kürze auf die Genese des Islamismus ein, also auf vier markante Jahreszahlen. Und zum Abschluss würde ich noch eine Bemerkung loswerden zum sogenannten Religionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten, der ja auch in den Medien heute eine große Rolle spielt. Also beginne ich nun mit den gemeinsamen Merkmalen, die sowohl die Moslembrüder, die Hamas, die Al-Qaida, ISIS, Hezbollah, Iran verbindet. Und ich fange mit den Moslembrüdern an. Warum? Weil die Moslembrüder für den Islamismus das gewesen sind, was die Bolschewisten für die kommunistische Bewegung waren. Der ideologische Bezugspunkt und der organisatorische Kern, von dem aus alle anderen islamistischen Bewegungen, von Al-Qaida über Erdogans AKP bis zum Islamismus der Schiiten im Iran, sich entwickelt hatten. Der Zawahiri, der Führer von Al-Qaida, der war in der Moslembruderschaft, der Arafat war in der Moslembruderschaft, der Chef von ISIS, der al-Baghdadi, war in der Moslembruderschaft, die Hamas ist ein zweiter Moslembruderschaft. Also von daher ist die Moslembruderschaft in Ägypten 1928 gegründet, schon der Bezugspunkt, von dem aus betrachtet man die Ideologie am besten erläutern kann. Und wenn Sie mal einfach bei Wikipedia gucken, dann finden Sie auch sofort das Wappen der Moslembruderschaft. Und diese Zielsetzung dieser Vereinigung geht aus diesem Wappen unzweideutig hervor. Wir haben also einmal einen großen grünen Kreis. Grün ist die Farbe des Islam, Kreis ist die Erde. Das heißt, wir merken schon, das ist eine internationalistische, international ausgerichtete Bewegung. Und das war sie schon Anfang der 30er Jahre, als sie in Kairo sich gegründet hatte und sofort Büros für die verschiedenen Erdteile angelegt hatte, weil sie eben einen übernationalen Ansatz verfolgen. In diesem grünen Kreis sehen Sie dann zwei Krummschwerter, die sich kreuzen. Und diese Schwerter, die sich da kreuzen, sind natürlich das Symbol für Dschihad, für militante Bewegung. Und zwischen diesen beiden oberen Kanten der Schwerter befindet sich ein rotes Buch. Nun, was soll das sein? Natürlich der Koran als Bezugspunkt. Und unterhalb der Schwertspitzen, also im letzten Viertel, was man da unten sehen kann, finden sich zwei arabische Wörter, Ba'aydu, die bedeuten, bereite dich vor. Das heißt, sie deuten an, es ist eine revolutionäre Bewegung. Und in diesem Wappen finden wir im Grunde genommen schon die Kennzeichen des Islamismus. Das wichtigste Kennzeichen ist der Koran, der dort im Wappen erscheint. Nämlich, das bedeutet, der Koran ist das Programm. Man glaubt an die einzelnen Formulierungen des Korans, also man ist völlig wortgläubig. So wie das Kind an den, das ganz kleine Kind mit 3 Jahren an den Nikolaus glaubt, muss man glauben, dass das, was im Koran steht, wortwörtlich von Gott über den Engel Gabriel Mohammed zugeflüstert worden ist. Und da gibt es keine Abweichung von. Ich will Ihnen ein kleines Beispiel schildern. Die Hamas, die sehr viele Doktoranden in ihren Führungskreisen hat, die gibt eine Theoriezeitung heraus, da gab es eine Debatte. Worum ging die Debatte? Es handelt sich erstmal um die Stelle im Koran, in der es heißt, dass aus einer Gruppe von Juden Affen und Schweine geworden sind. Das steht auch in einem Vers des Korans so drin. Nun gab es natürlich daran nichts zu zweifeln. Wenn Allah Menschen erschaffen kann, dann kann er auch Tiere erschaffen können, dann ist es ja wohl ein leichtes für ihn, aus Menschen Tiere zu machen. Das heißt, es ging nicht um die Debatte, ob das wahr oder falsch ist, weil das muss vorausgesetzt sein, dass es stimmt, weil es dort steht. Sondern die Diskussion in dieser Theoriezeitung ging um die Frage, was mit den Nachkommen dieser Zwitterwesen, die mal Menschen waren und jetzt Tiere sind, geschieht, ob die sich weiter vermehren können, was vielleicht Konsequenzen für die Mahlzeiten haben könnte, oder ob die dann irgendwann verenden nach ein paar Wochen. Darüber hat nämlich der Koran keine Auskunft gegeben. Und deswegen konnte man darüber in dieser Theoriezeitung diskutieren, und zwar sehr ernsthaft. Ja, also das ist so ein Beispiel, weil man muss das wirklich sagen, diese Anschauung, die also den Zweifel, also die wissenschaftliche Methode derart krass ablehnen, ist für uns im Westen sehr schwer zu verstehen, weil wir einfach ganz anders aufgewachsen sind und bei uns eben die Erkenntnislehre einfach anders läuft, auf Basis von Vermutungen und Verifikationen und Zweifeln und so weiter und so fort. Also das ist also das Wichtige, was man erkennen muss. Nicht die von Menschen gemachten Gesetze sollen das Weltgeschehen regeln, sondern einzig allein das Wort Allahs, wie es in der Koranausgabe niedergelegt ist. Das ist der Grund, warum uns zum Beispiel die iranische Führung als die Welt der Arroganz bezeichnet. In ihren Augen sind wir so arrogant, weil wir uns anmaßen, in unseren Parlamenten die für uns sinnvoll erscheinenden Gesetze selber zu beschließen, anstatt dass wir uns beugen unter die Gesetze, die von Allah im Koran festgeschrieben sind. Das ist der Hintergrund für die Bezeichnung Welt der Arroganz. Und gefordert wird, dass man eben natürlich sich dem Scharia-Gesetz des Korans hundertprozentig beugt und da keine Abstriche macht. Das gilt natürlich auch für den Iran, also der Vorrang des göttlichen Gesetzes, Artikel 2 der iranischen Verfassung, verlangt die, ich zitiere, alleinige Entscheidungsbefugnis und Gesetzgebung Allahs. Und eben das hat auch ein Code of Conduct gefordert, den ISIS, der Islamische Staat im Irak, veröffentlichte, Zitat, die weltweite Einsetzung von Allahs Gesetz. Und diese Bedeutung, das ist das, der Kern des Islamismus, dass nicht der Mensch sich erdreisten darf, seine eigenen Gesetze zu machen und autonom zu regieren, sondern dass man sich unterordnen muss unter dem, was göttliche Vorhersehung war und über Mohammed vermittelt worden ist. Der zweite Punkt betrifft die Dschihad-Idee. Genauso wichtig wie das Heilige Buch ist das doppelte Schwert. Man versteht sich nicht als eine puristische Organisation. Es gibt so salafistische Puristen, die wollen ihren Gebräuchen in aller Radikalität nachgehen, die wollen ihre besondere Kleidung tragen. So ein bisschen wie die Amish People für die Christen in den USA. Also die wollen ihre eigene Religion, so wie es für richtig halten, aussehen, ohne die Umgebung damit zu tangieren oder gar eine Art Dschihad zu führen gegen andere. Die Moslembrüder sind nicht eine puristische Organisation, sondern diese gekreuzten Schwerter symbolisieren, dass man militant gegen Ungläubige kämpfen will. Und zwar natürlich internationalistisch. Das sieht man auch am Iran, also der Iran hat ja auch diese Kugel als Wappen, in der also das Wort Allah als Globus sozusagen auf Arabisch festgeschrieben ist. Und das ist natürlich auch das Symbol, wir wollen die Welt verändern. Und das ist ganz interessant, wenn Sie mal bei Khamenei.ir ins Internet gehen, das ist die Homepage des Revolutionsführers im Iran, kann jeder mal überprüfen, wie viele Sprachen das jetzt sind, in die also jede Erklärung von Khamenei übersetzt wird. Also vor einiger Zeit waren es 15 Sprachen, ich glaube inzwischen sind es mehr. Das heißt, alles, was Khamenei sagt, wird gleich in diese verschiedenen Sprachen übersetzt, weil man eben diesen Anspruch hat, nicht nur im Iran das zu verändern, sondern die Welt zu verändern. Ein revolutionärer Anspruch. Und dann gehe ich auch nochmal ein, was jetzt diese arabische Silbe Wa'aidu bedeutet, die da im Wappen unten steht. Sie steht stellvertretend für den Koranvers 8,60, der mit Wa'aidu beginnt, und ich übersetze ihn mal jetzt in der Übersetzung von Max Henning, Zitat, so rüstet wider sie, die Ungläubigen, was ihr vermöget an Kräften und Rossehaufen, um damit in Schrecken zu setzen Allahs Feind. Also rüstet euch auf, um Allahs Feinde in Schrecken zu versetzen. Und was damals im 7. Jahrhundert Rosserhaufen war, ne, das kann man heute vielleicht eher mit Atomlabor oder dergleichen übersetzen. Auf jeden Fall, was ich sehr interessant fand, und das ist eine Entdeckung, von der ich auch sonst wohl nicht gelesen hatte bisher, dass genau dieser Vers des Koran, der also in den Wappen der Moslembruderschaft mit dem Beginn angedeutet ist, Artikel 151 der iranischen Verfassung darstellt. Das heißt, man kann das ja nachlesen, die Verfassung gibt es auch auf Englisch und auf Deutsch übersetzt. Artikel 151 der iranischen Verfassung sagt genau, also zitiert wörtlich diesen Vers aus dem Koran. Und wenn man das weiß, ja, also rüstet wider sie, was ihr vermöget an Kräften und Wasserhaufen, dann kann man sich denken, wozu also auch die ganzen nuklearen Experimente dort dienen sollen. Das war der zweite Punkt, die Dschihad-Idee. Also wir haben einmal nur Gottes Gesetz gilt und zweitens der militante Dschihad. Das dritte Merkmal dieser islamistischen Bewegung ist die Todesbereitschaft. Die Bereitschaft, im Kampf gegen Ungläubige sein Leben einzusetzen. Das bezieht sich natürlich auch auf den Koran. Da gibt es sehr viele Stellen, die das propagieren. Ich zitiere nur mal von Sure 29, den Vers 64, Zitat. Und dieses irdische Leben ist nichts als ein Zeitvertreib und ein Spiel. Und siehe, die jenseitige Wohnung ist wahrlich das Leben. Also jenseitige Wohnung ist natürlich der Tod und das, was danach kommen soll. Und so ist auch das heute noch gültige Gründungsmanifest der Moslembrüder in folgender Parole zusammengefasst. Mit dieser Parole sind sie schon in den 30er Jahren durch die Straßen Ägyptens gezogen, in Marschformationen, aber sie gilt auch heute noch für die Moslembrüder. Gott ist unser Streben, der Prophet unser Führer, der Koran unsere Verfassung, der Dschihad unser Weg und für Gott zu sterben unser höchstes Ziel. Und aus dieser Zeit, aus den 30er Jahren, stammt letztendlich die islamistische Parole, die dann nach 9/11 überall auch zu lesen war: Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod. Diese Parole geht eindeutig auf die Lehre von Hassan al-Banna, dem Gründer der Moslembruderschaft, zurück. Und im Iran hat man das dann radikalisiert. Die iranische Kultur, die schiitische Kultur, hat ein besonderes Verhältnis zur Opferbereitschaft. Und als der Krieg tobte zwischen Iran und Irak, das war ein furchtbarer Krieg, der dauerte von 1980 bis 1986, bis 88. Es war also furchtbar lang. Seit 1982, als der Iran versuchte, jetzt Bagdad zu erobern, wurden Kinder eingesetzt, um Minenfelder zu räumen. Also, da waren Minenfelder, man musste die Minen beseitigen, bevor da die Panzer der Revolutionsgarden rüberrollen konnten. Man hat es erst mit Tieren versucht, mit Mauleseln und mit Hunden. Die haben dann gesehen, dass ihre Artgenossen in die Luft gingen, als die auf die Mine traten, und haben sich menschlich verhalten, sind abgehauen in Panik. Aber den Kindern konnte man das einreden. Und ich habe Freunde, die sind deswegen aus Iran dann geflohen, weil ihr Kind in der Schule einen Lehrer hatte, der hatte dann ein Halsband hervorgeholt mit einem kleinen Schlüssel unten dran und hat es so gezeigt den Schülern und hat gesagt, wenn ihr dieses Halsband tragt, dann könnt ihr mit dem Schlüssel die Pforten zum Paradies öffnen. Und das wurde mit Kindern angestellt ab 12 Jahren. Sodass es tatsächlich dann so war, dass während dieses furchtbaren Krieges Tausende von Kindern gar nicht schnell genug auf die Minen laufen konnten und also massenweise in die Luft flogen. Und teilweise war diese Kriegstaktik sogar von Erfolg gekrönt, weil dann auch die irakischen Soldaten. Es gibt da die ganzen Berichte, das ist also in sehr vielen Büchern dokumentiert und auch im Spiegel wurde damals sehr viel darüber geschrieben, wie dann diese irakischen Offiziere ihre Waffen wegwarfen, weil sie einfach nicht mehr ertrugen, dass vor ihnen immer höhere Berge von Kinderleichen sich da türmten. Aber das war sozusagen eine Umsetzung dieser Parole, die liebt das Leben, wir lieben den Tod. Dieser Einsatz der Basiji-Kinder wurde von Khomeini immer wieder gebilligt und unterstützt. Und als dann, nach dem Vorbild dieser Basiji-Kinder, die sich heldenmutig auf diese Minen warfen und ihren eigenen Tod gesucht hatten, wurde dann später auch von einem Hezbollah-Sympathisanten im Libanon das erste islamistisch motivierte Selbstmordattentat von einem 13-Jährigen verübt. Der bekam dann in Teheran ein Denkmal gesetzt. Das wurde also gefeiert als maßgeblich. Was das mit dem Islam und dem Koran zu tun hat, ist eine zweite Frage. Die Sunniten brauchten 10 Jahre, bevor sie dieses Modell des Selbstmordattentats, um andere zu töten, auch zu ihrer Praxis gemacht hatten. Also erst 10 Jahre später, in den 90er Jahren, hat dann auch die Hamas angefangen mit dieser Taktik des Selbstmordattentats. Und wir haben das ja bei ISIS dann auch mitbekommen, da war das dann Routine, dass also wenn der Islamische Staat eine andere Stadt erobern wollte, dann wurden erstmal 6 Autos mit Selbstmordattentätern also in die Richtung geschickt, die in die Luft gingen, und dann kamen hinterher die Verkleideten, denen man nicht ansah, dass sie Menschen morden wollen, und haben dann inmitten der sonstigen Muslime da ihre Sprengstoffgürtel gezündet, sodass also nur noch Panik ausbrach. Und dann konnte natürlich hinterher der Islamische Staat gleich in solche Gegenden, die so vorbereitet worden sind, einmarschieren. Das heißt, es wurde zur Routine, es ist heute wie eine Art Kennzeichen des Islamismus geworden. Dabei gibt es dieses Selbstmordattentat überhaupt erst seit den 80er Jahren, also noch nicht mal seit 40 Jahren. Und von daher hat man vielleicht auch die Hoffnung, dass man das wieder wegkriegt. Ich habe 3 Merkmale genannt: Dschihad-Idee, Gesetzgebungspflicht des Koran und die Todesbereitschaft. Mein letzter Punkt bezieht sich auf den Antisemitismus, der tatsächlich die islamistischen Bewegungen, die Moslembruderschaft seit dem Anfang der 30er Jahre absolut umtreibt und auch alle anderen islamistischen Bewegungen. Man hat es gemerkt bei den Anschlägen des Islamischen Staates, die oftmals gezielt sich jüdische Orte herausgesucht hatten, also Attentat auf das Brüsseler Jüdische Museum, auf den Koscher und Supermarkt in Paris, auf die Synagoge in Kopenhagen, auf das schon erwähnte Bataclan-Theater in Paris. Und das ist tatsächlich so, dass dieser Gedanke, dass Juden zuständig sind für alles Übel in der Welt, also nicht alles Jüdische ist böse, ne, das war der Antijudaismus des frühen Islam, sondern alles Böse ist jüdisch. Also dieser Gedanke, der wurde im Islamismus ständig verbreitet. Manche glauben, das sei eine Folge der israelischen Politik. Das greift aber viel zu kurz, dieser Ansatz. Man muss sich nur die Charta der Hamas ansehen. Das sind die beiden Quellen sozusagen dieses Antisemitismus. Die stehen dort alle drin, sind nachzulesen. Es gibt auch im Internet die Charta der Hamas. Zum Beispiel zitiert die Hamas in dieser Charta den Propheten Mohammed mit folgendem Ausspruch, Zitat: Der jüngste Tag wird nicht kommen, bis die Muslime gegen die Juden kämpfen und sie töten, sodass sich die Juden hinter Bäumen und Steinen verstecken. Und jeder Baum und Stein wird sagen: O Moslem, o Diener Gottes, da ist ein Jude hinter mir, komm und töte ihn. Zitat Ende. Und das ist natürlich ein besonders brutaler Hadith, der da zitiert wird. Und also es ist sozusagen, man sieht förmlich den zitternden Juden, der versucht, sein Leben zu retten, sich hinter einem Baum oder einem Stein versteckt. Und jetzt ist es also nicht nur der Gegner, der ihn töten will, sondern die lebendige Natur, sprich der Baum, und die tote Natur, sprich der Stein. Sie alle wollen, dass dieser zitternde Jude umgebracht wird. Also das ganze Universum hat sich scheinbar gegen einzelne Juden aufgerichtet, um sie zu töten. Das ist schon extrem, und auch übrigens ist heute ein sehr bekannter Hadith, der aber vor 100 Jahren also in der islamischen Welt kaum bekannt war. Aber gleichzeitig, während die Hamas auf der einen Seite die Juden kennzeichnet als zitternde Wesen, die also sich verstecken müssen hinter Steinen und Bäumen, gleichzeitig lesen wir in Artikel 22 der Hamas-Charta, die Juden, Zitat, standen hinter der französischen Revolution und der kommunistischen Revolution, sie standen hinter dem Ersten Weltkrieg, sie standen hinter dem Zweiten Weltkrieg. Es gibt keinen Krieg in der Welt, bei dem sie nicht ihre Finger mit im Spiel haben, Zitat Ende. Das heißt, wir haben natürlich einen totalen Widerspruch, also einerseits die zitternden Vereinsamten und andererseits die großen Weltherrscher, aber der Antisemitismus ist niemals logisch. Und was man hier getan hat, sind eigentlich die schönsten Bilder des islamischen Antijudaismus und des europäischen Antisemitismus zusammenzubringen in einem Dokument, dieser Hamas-Charta, und beides sozusagen unter die Leute zu bringen. Und das kennzeichnet das, was ich islamischen Antisemitismus nenne, dass man diese Kombination von ideologischen Quellen verwendet. Wie dieser europäische Antisemitismus in die islamische und vor allen Dingen arabische Welt kam, das wäre das Thema für einen extra Vortrag, da kann man vielleicht in der Diskussion drauf eingehen. Auf jeden Fall haben wir diesen Antisemitismus des Islamismus in besonderer Form natürlich in der Forderung konzentriert, dass Israel vernichtet werden muss. Und das ist das, was man von der iranischen Führung also praktisch jede Woche hört, dass also Israel in einigen Jahren nicht mehr existieren wird. Man hat beim letzten Al-Quds-Tag in Teheran sogar eine Uhr aufgestellt, die sozusagen anzeigt, wie viele Tage noch das israelische Regime hat, um zu überleben. Und also immer wieder in 8 Minuten können wir Tel Aviv zerstören. Also es kommt jedes Mal vor. Und man muss sich das vor Augen halten, dass Israel ziemlich sicher über Atombomben verfügt. Und wenn ich jetzt also eine Atommacht bedrohe, sie auslöschen zu wollen, man muss sich mal vorstellen, Indien würde Pakistan damit drohen, Pakistan auslöschen zu wollen. Die Welt wäre entsetzt, weil das natürlich nur ein Atomkrieg zur Folge haben kann. Also kein Land wird sich freiwillig auslöschen lassen, ohne zu den Waffen zu greifen, die es hat im Notfall. Das heißt also, wir haben es hier wirklich auch mit einer sehr ernsthaften Geschichte zu tun bei diesem Antisemitismus, der eben wirklich auch den Weltfrieden ganz akut bedroht. Denn wie gesagt, da wo der Islamische Staat im Moment sich entfernt aus Syrien und dem Irak, da rücken eben die iranischen Streitkräfte nach mit ihrer besonderen religiösen, ideologischen Mission, die Welt dadurch retten zu wollen, dass man die Juden vernichtet oder den jüdischen Staat vernichtet. So viel zu den 4 Kennzeichen des Islamismus, Antisemitismus, Todesbereitschaft, Dschihadismus und das absolute Vertrauen auf die Gesetzmäßigkeit des Koran. Wenn ich zur historischen Genese komme, habe ich auch 4 Punkte mir rausgesucht, 4 Marksteine sozusagen der islamistischen Entwicklung. Das sind die Jahre 1928, 1979, 2001 und 2014. Also wie gesagt, 1928 die Gründung der Moslembruderschaft. Das war erstmal der entscheidende Punkt. Warum waren die Moslembruderschaft so erfolgreich? Denn sie hatten schon, sie konnten 1946 über 1 Million Anhänger mobilisieren. Sie waren die absolut größte Massenbewegung in Ägypten. Der Erfolg erklärt sich daraus, dass sie eine Sozialbewegung waren. Sie waren eine moderne, städtisch ausgerichtete Bewegung, die also immer da, wo der ägyptische Staat versagte, eingesprungen ist. Sie haben dann tatsächlich Sportplätze gebaut, sie haben Krankenhäuser betrieben, sie haben Kindergärten aufgebaut, sie haben also Eheberatung angeboten. Das Problem war, dass wenn ein Ehepaar zur Beratung kommen wollte, sie auch in einer ganz bestimmten Moschee in einer ganz bestimmten Weise beten mussten. Also so konnte man dann die Ideologie der Moslembrüder, die ganz speziell ist, die damals im religiösen Establishment Ägyptens gar nicht mit Zustimmung bedacht worden ist, sie konnten sich so allmählich durchsetzen, indem sie diese soziale Arbeit einfach sehr, sehr stark und sehr gut angegangen hatten. Wichtig ist in den 30er Jahren, dass sie ihre Propagandaapparate auch deswegen perfektionieren konnten. Sie hatten die erste Druckerei mit Farbdruck in Kairo, weil sie Geld bekamen von Nazi-Deutschland. Also es ist bekannt, dass also da keine andere Gruppe in Ägypten damals so viel Geld bekam, also keine andere antibritische Gruppe wie die Moslembruderschaft. Und man hat auch jetzt inzwischen gefunden, die Zettel, die zurückblieben, als Nazi-Agenten 1939 bei Kriegsbeginn Ägypten fluchtartig verlassen mussten. Und da mussten sie ihre Zimmer schnell verlassen und da befanden sich Unterlagen, die ganz klar zeigten, dass man mit den Moslembrüdern viel enger zusammengearbeitet hatte, als das bis dahin angenommen worden ist, dass es gemeinsame Palästina-Runden gab, dass man sogar Sprengstoff besorgt hatte für die Moslembrüder seitens der Nazis. Also das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Auch ein anderer wichtiger Punkt ist die Frauenfeindschaft. Die Moslembrüder waren natürlich auch eine Antwort auf die Moderne. Ja, und Ägypten kam in Kontakt mit der Moderne durch eine Frauenbewegung, die also sich weigerte, den Schleier zum Beispiel zu tragen. Die Führerin der Frauenbewegung in Ägypten hat den Schleier demonstrativ ins Mittelmeer geworfen. Das waren beginnende Ansätze einer Frauenemanzipation. Und die Moslembrüder verstanden sich sozusagen als die Verwalter des patriarchalen Erbes, weil das ja eben im Koran nun mal steht, dass die Frau unterhalb des Mannes sein soll. Und sie wollten natürlich auch in dieser Hinsicht die Moderne zurückdrängen. Die Moslembrüder wurden dann in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts von Gamal Abdel Nasser massiv bekämpft. ab 1954 und in die Gefängnisse gesteckt. Das waren dann verschiedene Konzepte. Nasser hat sich dann eher mit der Sowjetunion verbündet. Das ging den Moslembrüdern natürlich gegen den Strich. Das heißt, da brachen wirklich objektive Widersprüche auf. In den Gefängnissen wurden die Moslembrüder auch gefoltert und wurden also schrecklich behandelt. Das hat sie extrem radikalisiert. Zum Beispiel ihr wichtigster Ideologe sei Kutub, der wurde 1966 aufgehängt. Der hat in diesen Gefängnisaufenthalten dann seine radikalen Schriften formuliert, die also heute noch als die zentralen Schriften des Islamismus gelten. Dann gab es später in den 80er Jahren, ich mache das hier wirklich im Schnelldurchgang, eine Art legalisierte, also Form, die Moslembrüder wurden aus den Gefängnissen entlassen von Sadat, dem ehemaligen ägyptischen Präsidenten, und auch unter Mubarak konnten sie an Wahlen teilnehmen. Sie haben sich ein Stück weit eingelassen auf Gewaltfreiheit, auf demokratische Regeln. Und in Deutschland wurde das dann auch in den letzten Jahren so interpretiert, als seien sie jetzt eigentlich die Moderaten geworden. Aber man darf sich da nicht täuschen lassen. Es gibt ein historisches Beispiel für einen Mann, der also auch erst mit einem Putsch es versuchte, 1923 in München, und der dann 10 Jahre, weil er das Ziel mit dem Putsch nicht erreichen konnte, auf Wahlen, auf freie Wahlen zurückgegriffen hat und dann Adolf Hitler der Führer Deutschlands wurde. Also man soll nicht glauben, dadurch, dass ich meine Mittel verändere, mal Putsch, mal Wahlen, dass ich deswegen auch gleich meine Zielsetzung verändere. Die Zielsetzung ist bei den Moslembrüdern immer gleich geblieben und es ging immer darum, die Welt zu verändern in Richtung eines Scharia-Staates. Gut, so viel zu dem ersten Punkt. Moslembrüder 1928 gegründet und eben, wie gesagt, die Grundlage gelegt für die ganzen islamistischen Bewegungen. 1979, das ist klar, warum ich das Jahr gewählt habe, das war das Jahr der islamischen Revolution im Iran. Und das ist eben kein Zufall, dass auch heute noch Khamenei sich Revolutionsführer nennt, dass die Truppen von Khamenei sich revolutionäre Garden nennen, weil es eben wirklich ein revolutionärer Staat ist, der nicht den Status quo in der Welt erhalten will, sondern den Status quo in der Welt aufbrechen, nicht stabilisieren, sondern destabilisieren will und es auch auf einen globalen Dschihad angelegt hat. Ich will nur ein einziges Beispiel anführen für diese iranische Politik, und zwar die Fatwa, die also aufrief, den Salman Rushdie zu ermorden, den Schriftsteller, der also ein britischer Staatsbürger war. Und das war so ungeheuerlich, dass sich da ein Revolutionsführer namens Khomeini nicht kümmert um das britische Recht und also jetzt verlangt, dass die britische Regierung mit Salman Rushdie dies oder jenes macht, sondern dass er vom Iran aus aufrief, einen Mann zu ermorden, der als britischer Staatsbürger was geschrieben hat, was ihm nicht gefiel. Ich will diese Fatwa einmal, das ist ganz kurz, im Wortlaut Ihnen nochmal in Erinnerung rufen. Khomeini sagte damals, im Namen des Erhabenen, den glaubenseifrigen Muslimen in der ganzen Welt gebe ich bekannt, dass der Verfasser des Buches, die satanischen Verse, das gegen den Islam, den Propheten und den Koran erdichtet, gedruckt und verlegt worden ist, sowie alle, die an seiner Veröffentlichung beteiligt sind und dessen Inhalt kennen, zum Tode verurteilt sind. Von allen glaubenseifrigen Muslimen wünsche ich, dass sie diese Person, wo immer man sie findet, unverzüglich exekutieren, damit kein anderer in die Versuchung gerät, die heiligen Güter der Muslime verächtlich zu machen. Friede sei mit euch, die Barmherzigkeit Gottes und sein Segen. Zitat Ende. Das waren die Worte, die er am 14. Februar 1989 veröffentlichen ließ. Und dann wurde eben eine Belohnung von 3 Millionen $ für jeden Iraner ausgesetzt, der Rushdie tötet, und 1 Million für jeden Ausländer, der das hinkriegt. Und es war dann wirklich so, dass viele, die mit der Übersetzungsarbeit der satanischen Verse beschäftigt waren, getötet oder schwer verletzt worden sind. Ich will jetzt die einzelnen Fälle nicht auflisten. Ich will aber darauf hinweisen, dass es heute wieder eine Todesfatwa gibt gegen einen wirklich sehr hörenswerten Sänger aus dem Iran, Shahin Ashrafi, der in Deutschland lebt und von einer Todesfatwa bedroht ist, weil er eben auch Texte macht, die den Khamenei im Iran nicht gefallen und der immer wechselnd übernachten muss, weil er eben jede Nacht Angst haben muss, dass sie ihn finden und umlegen werden. Und das ist eine Schande, dass die Bundesregierung das nicht zum Thema macht, sondern darüber hinwegsteigt. Denn der Mann ist wirklich unter Lebensgefahr und darüber wurde jetzt auch gerade ein Film gemacht, den man da sicherlich auch empfehlen kann. Das heißt, wir haben hier diese weltweite Ambition des Irans eigentlich schon an der Fatwa gegen Salman Rushdie kennengelernt. Gleichzeitig tritt der Iran als Schutzmacher der Schiiten auf und benutzt die schiitischen Minderheiten im arabischen Raum als Vehikel einer expansionistischen Politik. Heute prahlt Teheran damit, 4 weitere arabische Hauptstädte zu beherrschen, also in Libanon, Syrien, Iran und in Jemen. Und im Irak ist der Einfluss des Irans auch immer größer geworden. Und die Einflussnahme, die Art, wie das passiert, ist immer die gleiche. Man baut, so wie die Hisbollah, man baut schiitische Milizen auf, die mit der offiziellen Armee des Landes nichts zu tun haben. Und diese Milizen werden immer stärker, sodass irgendwann sie viel bewaffneter sind und viel besser ausgerüstet als die offizielle Armee des Landes. Und so wird dann also früher oder später das Land sozusagen unterwandert, unterminiert durch diese schiitischen Milizen. Und das Ganze, was wir in Syrien erlebt hatten, dass der Iran sich so voll hinter Assad gestellt hat, hing natürlich damit zusammen, dass man die Verbindung zur Hisbollah unbedingt aufrechterhalten wollte, hing damit zusammen, dass man unbedingt dem Ziel, Israel auszulöschen, näher kommen wollte. Der dritte Aspekt, 9/11, das ist klar, 2001, da muss ich nicht viel drüber sagen. Es gab nach diesem Attentat in New York und Washington viel Schadenfreude in Deutschland. Es gab bei vielen in der Linken das Gefühl, dass jetzt endlich mal sozusagen ein Robin Hood namens Osama Bin Laden es der amerikanischen Außenpolitik gezeigt hat. Also man versuchte das, was so unverständlich war, dass also so viele Menschen Selbstmord begehen in diesen Flugzeugen, um so viele andere Menschen zu töten in New York. Man versuchte dieses Unverständliche und Neue so weit zu verdrängen, bis das Ereignis wieder in so ein gewohntes Raster passte, nämlich Robin Hood, Rache für die Außenpolitik der USA. Und dabei hatte man damals bereits bei 9/11 alle Elemente des Islamismus vorgefunden, wie ich ihn vorhin genannt hatte. Es gab dann einen Brief von Osama Bin Laden an das amerikanische Volk und im Zentrum dieses Briefes stand: Hört auf zu wählen. Ja? Hört auf zu wählen, glaubt nicht mehr euren Politikern, sondern beugt euch den Gesetzen des Koran. Also das war der Schwerpunkt dieses Briefes von Osama Bin Laden. Und das Zweite war natürlich, es war ein Dschihad auf neuer Stufenleiter, Angriff auf New York, es war ein Selbstmordattentat von einer riesigen Dimension und es war natürlich auch sehr antisemitisch motiviert, wie man aus dem Prozess erfuhr, der dann in Hamburg hinterher geführt worden ist. Diese Täter, die sind davon ausgegangen, dass New York das globale Zentrum des Judentums ist und es gab also Vorplanungen, man wollte erst ein explizit jüdisches Viertel in New York angreifen und hat es dann verlagert auf das World Trade Center. Also man hat eben alle diese Aspekte, Antisemitismus, Selbstmord, Wunsch, Dschihad und gegen die Wahlen von einem Parlament, das alles hat man damals bereits gefunden. Man hat es aber ignoriert. Von einem religiösen Krieg war damals überhaupt nicht die Rede, von einer revolutionären Bewegung auch nicht. Und es hat sich gerecht, weil dann eben die vierte Etappe kam, ins Spiel kam und das war eben die Gründung des Islamischen Staates. Und da habe ich ja schon einiges über die Gräueltaten des Islamischen Staates berichtet. Ich will nur einen anderen Aspekt hervorheben, dieser Herrschaftsanspruch der sunnitischen Islamisten und ihr Durchsetzungsmittel der Terror wurden vom Islamischen Staat so auf die Spitze getrieben, dass plötzlich all die anderen Formationen, Al-Qaida, die Moslembrüder, die iranische Tugenddiktatur, wie ein kleineres Übel erschienen. Also das war wirklich ein verblüffender Effekt des Islamischen Staates. Und einige, zum Beispiel die deutsche Bundesregierung oder die Obama-Administration, gegen sogar so weit im Kampf gegen den Islamischen Staat eine Partnerschaft mit dem Iran zu empfehlen. Die dahinterstehende Logik war simpel, aber eben verkehrt. Da der Islamische Staat das Problem darstellt, gelten plötzlich die anderen Islamisten wie Teheran als die Lösung. Die Folgen dieses Fehlschlusses erlebt man heute in Syrien. Und die Europäer und auch die Amerikaner finden sich eben leider damit ab, dass überall, wo der IS sich zurückzieht, der Iran vorrückt. Aber damit wird wirklich der Bock zum Gärtner gemacht. Denn es war die von Teheran angestachelte sektiererische Politik der Schiiten im Irak, die das Entstehen eines sunnitischen islamischen Staates begünstigt hatten. Den irakischen Sunniten blieb unter diesen Bedingungen, ich zitiere Christoph Reuter, wenig anderes übrig, als Schutz zu suchen beim islamischen Staat, dessen Geiseln sie so wurden. Und das ist genau der Zusammenhang. Also die Verfolgung von Sunniten aus sektiererischen Gründen, indem Schiiten also sich so gegen die Sunniten wenden, hat dazu geführt, dass eben solche Organisationen wie der Islamische Staat Zulauf bekamen. Und es ist auch so, dass also Teheran natürlich nicht nur schiitische, sondern auch sunnitische Dschihadisten diskret unterstützt. Seit Jahrzehnten gehört der Iran zum Beispiel zu den stillen Unterstützern von Al-Qaida und den Taliban. Auch in Syrien wurde der Aufstieg des Islamischen Staates von Assad und den Iranern taktisch unterstützt. Ganz oft hat sich Teheran als Brandstifter betätigt, um sich hinterher als Feuerwehr zu profilieren. Da verstehen Sie, das war dann ein gutes Mittel, um sich zu Zähne zu setzen als Beruhiger und als Bekämpfer von Bewegungen, die sie selbst mit angefeuert hatten. Und mein Eindruck war immer, solange der Westen auf die Karte Teheran setzt, um den Islamischen Staat zu bekämpfen, wiederholt er genau den Fehler, den die Amerikaner machten, als sie mit Hilfe von Al-Qaida in den 80er Jahren die Sowjets in Afghanistan bekämpfen wollten. Ja, man dachte, man kann Al-Qaida einspannen. Man hat also nicht gelesen, was sie für ein Programm haben, und man bekam hinterher bei 9/11 die Quittung. Und scheinbar hat man nicht daraus gelernt, dass man diese islamistischen Programme lesen muss, und wenn man das nicht tut, welchen bitteren Preis man für diesen Fehler zahlen muss. Ich fasse zusammen, wenn wir uns die kurze Geschichte des Islamismus vor Augen halten und dessen übergreifende Programmpunkte analysieren, die für diese verschiedensten Bewegungen vom Islamischen Staat bis zum Iran gleichermaßen gelten, dann erkennen wir, dass die schiitischen und sunnitischen Islamisten ein und denselben globalen Krieg führen. Ein Krieg, der seine Energien aus dem Koran und dessen Jenseitsverheißungen schöpft. Ein Krieg, den die Weltgemeinschaft als strategische Herausforderung in seiner Gesamtheit erkennen und ernst nehmen muss. Doch das geschieht gerade nicht. Und ich weiß nicht, ich könnte an der Stelle aufhören oder ich könnte nochmal das Belegen an der These vom sogenannten Religionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten. Haben Sie noch 5 Minuten Aufmerksamkeit gespeichert? Ja, dann ja. Werde ich das noch eben zu Ende führen, weil ich jetzt, glaube ich, auch schon ziemlich lange, naja, fast eine Stunde spreche, ja. Nein, das ist wirklich so, dass man ja immer wieder konfrontiert wird mit dem Vergleich, der 30-jährige Krieg, und jetzt kann man gar nicht mehr machen, die Schiiten sind verrückt geworden, die Sunniten sind verrückt geworden, die gehen sich gegenseitig an den Kragen. Es ist schon richtig, dass die Wahhabiten aus Saudi-Arabien, also die radikalen Sunniten, seit Jahrhunderten die Schiiten als Abtrünnige, als Polytheisten abgelehnt haben und oftmals noch schärfer als Juden und Christen verfolgt haben. Aber gleichzeitig gab es immer auch wieder Phasen eines guten Auskommens, zum Beispiel hatten die Sunniten die iranische Revolution 1979 unterstützt. Als dann aber 3 Jahre später in Syrien der Vater des heutigen Assad als Angehöriger einer schiitischen Sekte der Alawiten 20.000 sunnitische Moslembrüder in der syrischen Stadt Hama tötete, erhielt natürlich das Anti-Schiitentum bei den Sunniten eine neue Nahrung. Und als dann Khomeini auch sehr selbstbewusst den schiitischen Iran radikalisierte und verbreitete, wurde auch die Kontrastimmung bei den Sunniten immer stärker, sodass dann 2005 schließlich der frühere Al-Qaida-Chef im Irak, Zarqawi, einen totalen Krieg der Schiiten gegen die Schiiten im Irak führte, was dann sogar zum Bruch zwischen ihm und Al-Qaida führte. Es gibt sie also durchaus, diese sektiererischen Kämpfe. Und dennoch ist es nach meiner Überzeugung, ich stelle das gerne zur Diskussion, verkehrt, von einem Religionskrieg zwischen Sunniten und Schiiten zu sprechen, aus drei Gründen. Erstens wird hierbei die Mehrheit der nicht-islamistischen Schiiten und Sunniten ignoriert. Denn in Wirklichkeit ist die Differenz zwischen Islamisten und Nicht-Islamisten, sowohl bei Sunniten als auch bei Schiiten, wesentlich größer als die Differenz zwischen den Radikalen beider Strömungen, die eigentlich die Brüder im Geiste sind. Es gibt zum Beispiel für die Schiiten den irakischen Großayatollah Sistani, die höchste religiöse Instanz der Schiiten im Irak. Und das ist ein traditioneller Schiit, der also den Ansatz von Khomeini, von der islamischen Revolution im Iran, völlig ablehnt. Der also für eine unpolitische Religionsausübung votiert, von dem aber merkwürdigerweise überhaupt nie in den deutschen Medien die Rede ist. Aber es gibt sie, diese unterschiedlichen Ansätze, auch im Schiitentum. Und der Westen tut so, als repräsentierten die von Teheran finanzierten schiitischen Milizen im Irak die schiitische Bevölkerung im Iran. Was überhaupt nicht stimmt, was genauso absurd ist, als würde man behaupten, alle Sunniten würden sich zum islamischen Staat bekennen. Also das ist erstmal mein erster Punkt, dass man sehen muss, dass die große Mehrzahl der Muslime in diesen Ländern nicht islamistisch ist. Das kann man auch an Zahlen, an Umfragen und so weiter belegen. Und das geht völlig, das wird völlig ignoriert, wenn man also diese These aufstellt von dem Religionskrieg. Zweitens arbeiten islamistische Sunniten und Schiiten immer wieder dann zusammen, wenn es gegen Israel und den Westen geht. Also die Moslembrüder, die haben den Kampf der schiitischen Hezbollah gegen Israel ebenso unterstützt, wie Teheran immer wieder die sunnitische Hamas unterstützt, im Moment sogar der letzte große Geldgeber der Hamas, die sunnitisch ist, also im Gazastreifen darstellt. Drittens halte ich aber auch die Parallelsetzung von Riyadh und Teheran, die angeblich beide um die Hegemonie in der Region kämpfen würden, für falsch. Denn in diesem Verhältnis zwischen diesen beiden Ländern, Saudi-Arabien und Iran, gibt es eine hauptsächlich angreifende und eine hauptsächlich angegriffene Partei. Natürlich verdient die Innenpolitik der Saudis und die Doktrin der Wahhabiten die allerschärfste Kritik. Ne? Auch wenn im Moment in Saudi-Arabien in der Hinsicht einiges in Bewegung ist. Aber die Außenpolitik Saudi-Arabiens unterscheidet sich erheblich von der Außenpolitik Irans. Deshalb spielt Riyadh in der Region eine andere Rolle als Teheran. Saudi-Arabien ist eine Status Quo-Macht ohne erkennbar expansionistische Ambitionen, während der revolutionäre Iran mit seiner unübersehbar expansionistischen Politik den Status Quo gerade umwälzen will. Ich zitiere mal einen Korrespondentenbericht der Frankfurter Allgemeinen, Zitat: Die politische Wühlarbeit Teherans hat in den vergangenen zwei Jahren zugenommen, wie Beobachter aus Manama übereinstimmend berichten. Manama ist die Hauptstadt von Bahrain. Weiter das Zitat: Die Revolutionsgarden benutzen in der Region ihren üblichen Werkzeugkasten, sagt ein Diplomat, der die iranischen Aktivitäten in der Region über viele Jahre aus der Nähe beobachtet hat. Spezialkräfte, Waffenschmuggel, Schwellvertreter, Aufwiegler. Viele der arabischen Vertreter auf dem Manama-Dialog äußerten die Sorge, dass mit dem Ende der Nuklearsanktionen ein entfesselter Iran noch mehr Geld in diesen Werkzeugkasten investieren könnte. Zitat Ende aus der FAZ. Ein ähnliches Bild bietet sich im gegenwärtigen Irak. Systematisch zerstören heute, schreibt Christoph Reuter, dieselben schiitischen Milizen, die in Mosul als Wohltäter und Befreier auftreten, in Jalala, Babil, Tus, Kamutu, sunnitische Dörfer, verschleppen junge Männer, die nie wieder auftauchen, vertreiben die Familien, demontieren Fabriken. Selbst wer vor dem IS flieht, findet bei dessen Feinden keinen Platz. Zitat Ende. Ich habe hier den Spiegel zitiert, weil diese Berichte in dem härtesten Widerspruch stehen zu dem, was der iranische Präsident Rouhani vorgibt zu sein. Ein Freund des Ausgleichs, des Friedens, also so eine Art arabischer Gorbatschow. Aber der Westen, der war immer schon sehr gut darin, sich von Islamisten täuschen zu lassen. In den 50er Jahren haben die Amerikaner auf die Karte der Moslembrüder gesetzt und es gibt inzwischen die internen Archivdokumente, die belegen, warum das so war. weil die Moslembrüder die einzigen waren, die einen Schlips trugen. Und das kam den Amerikanern so vor, als seien die damit ziemlich westlich orientiert und man kann sich also sozusagen auf sie verlassen. Ich will damit also sagen, dass man Saudi-Arabien kritisieren muss, die Absichten des iranischen Regimes aber bekämpfen muss. Ich hatte am Anfang meines Vortrages Furcht, Horror, aber auch unsere Hilflosigkeit angesichts des islamistischen Terrors erwähnt. Und es gibt auch in der Tat kein Patentrezept, diesen Vormarsch kurzfristig zu stoppen. Ich glaube aber, es wäre schon einiges gewonnen, wenn zumindest die Taktik des Selbstmordattentats als Verbrechen gegen die Menschheit eingestuft würde. Wenn der Bundestag, die Europäische Union, die Vereinten Nationen und der Internationale Gerichtshof Selbstmordattentate zu einem Verbrechen gegen die Menschheit erklären würden. Diese Attentate sind besonders für die islamische Welt ein Fluch, fallen ihnen doch in erster Linie Muslime zum Opfer. Und sie sind gleichzeitig die schlimmste Bedrohung für die freie Welt, weil sie die Gesellschaften dazu nötigen, entweder die Freiheit zu opfern, um in Sicherheit zu leben, oder in Unsicherheit und Angst zu leben. Deswegen glaube ich, dass all die Rufe nach besserer Überwachung und geheimdienstlichen Operationen oder die Versuche, den Islamismus mit Luftschlägen auszuschalten, zu kurz greifen, solange nicht dies eine gelingt, die Kriegsform des Selbstmordattentats als ein Verbrechen gegen die Menschheit so zu ächten, wie man früher den Einsatz von ABC-Waffen geächtet hat. Also dass wirklich jeder, der das propagiert, der das versucht propagieren oder für Werbung macht, von der Weltgemeinschaft geächtet oder bestraft wird. Es wäre noch mehr gewonnen, wenn es wenigstens einen Schulterschluss des Westens mit Israel gegen den neuen Totalitarismus gäbe. Stattdessen erleben wir, was die wöchentlich wiederholten iranischen Vernichtungsdrohungen gegen Israel anbelangt, eine allumfassende Ignoranz. Man hat sich scheinbar daran gewöhnt, dass man den ideologischen Führer des Antisemitismus heute genauso wenig ernst nimmt, wie man ihn vor 80 Jahren in Deutschland ernst genommen hatte. Und solange sich die Europäische Union beim iranischen Ableger des Islamismus anbietet und somit von Israel distanziert, ist nicht einmal der Ansatz einer Lösung erkennbar. Aber eine Lösung wird immer dringlicher, weil sich die Situation noch einmal dramatisch verschlechtern kann. 1981 hatte Israel den Osirak-Reaktor von Saddam Hussein im Irak zerstört. Dieser Reaktor lag genau dort, wo kürzlich noch der Islamische Staat herrschte. Wer sich die Folgen einer Kombination von Islamischer Staat und Atombombe vor Augen führt, kann die Dramatik der iranischen Entwicklung ermessen. Weil hier im Iran erstmals die Kombination von religiösem Fanatismus und Atombombe in den Bereich des Möglichen gerückt ist, weil in wenigen Jahren Iran von den Verpflichtungen aus dem Atomdeal befreit sein wird. Es gibt auch eine Dialektik der Geschehnisse, die uns dazu anhält, auch die kleinen Hoffnungsschimmer nicht zu übersehen. Erstens wirbelt der Horror des islamischen Staates auch die muslimische Welt durcheinander. Es gibt neue subversive Tendenzen in muslimischen Gesellschaften, sich mit dem Atheismus auseinanderzusetzen oder ihn gar zu propagieren. Es gibt den Aufruf des ägyptischen Präsidenten al-Sisi, die Religion zu revolutionieren, Zitat, um näher an eine wirklich aufgeklärte Ideologie heranzukommen. Und zweitens waren Israel und die Kernländer der arabischen Welt hinsichtlich ihrer Außenpolitik noch niemals so eng verbunden wie heute. So hat zum Beispiel der ägyptische Herrscher al-Sisi sich mit einer Delegation amerikanischer Juden in New York getroffen oder sich mit Netanyahu persönlich öffentlich zusammengesetzt. Das sind winzige Hoffnungsblimmer in einer Welt, die von Furcht, Horror und Hilflosigkeit überschattet ist. Doch auch diese kleinen Hoffnungsblimmer gehören, wie ich denke, mit ins Bild. Recht schönen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, falls du noch irgendwelche Fragen oder Kommentare hast, hätte ich jetzt die Möglichkeit. Ja. Bitte schön laut. Vielleicht würde ich noch ein paar Sätze sagen. Im Iran gibt es ja durchaus eine ethnische Diaspora, was ja beispielsweise in Saudi-Arabien eher unmöglich wäre. Wie begründet das der Iran? Das steht eigentlich dafür, dass er schon über Jahrhunderte das Zusammenleben zumindest an der Seite funktioniert haben muss. Wie wird das bei der Parallelen, die wir erwähnt haben, so gegenüber Israel vor der eigenen Klientel bei Sträfern, dass das möglich ist? Es tut mir leid, ich habe Ihre Frage nicht richtig verstanden. Okay, versuch's nochmal. Im Iran gibt es ja die jüdische Diaspora. Ja. Ne? Im Vergleich zum Beispiel zu Saudi-Arabien. Keine Diaspora, die leben da schon seit 2.500, 3.000 Jahren. Genau. Und wie rechtfertigt der Iran das in der Parallel, ja, die Staaten, die wir sagten, mit der Vernichtung bedroht? Ja, das ist eine gute Frage. Ich danke dafür. Das ist wahr. Iran ist das Land, das nach Israel die größte jüdische Gemeinde beherbergt. Das sind vielleicht im Moment noch 8.000 bis 10.000 Menschen, die unter Bedingungen dort leben, die also nicht gut sind. Also sie werden mit einem Dhimmi-Status praktisch abgespeist. Sie dürfen bestimmte Dinge nicht machen. Ihre jüdischen Schulen müssen von Muslimen, also schiitischen Muslimen, geführt werden und sie dürfen bestimmte Posten in der Justiz oder beim Militär nicht einnehmen. Sie haben also hier und da Diskriminierung, aber sie können ihre Religion ausleben und müssen natürlich, um überleben zu können, ständig auf Israel schimpfen, ne? Und an also den Anti-Israel-Kurs der iranischen Staatsführung voll mittragen. Das ist so, dass bis zur Islamischen Revolution interessanterweise Khomeini auch in seinen Schriften einen klaren Antisemitismus verfochten hat, der eindeutig auch gegen Juden insgesamt ging, aber dann nach der Islamischen Revolution von 1979 erklärt hat, dass sich jetzt der Hass auf Juden nur noch auf den Zionismus beziehen würde. Und fortan wurde sozusagen immer das Wort Zionismus eingesetzt, wo vorher das Wort Jude stand. Aber die Zionisten wurden dann auch für alles verantwortlich gemacht, für das sozusagen die Nazis früher Juda verantwortlich gemacht hatten, also für die, zum Beispiel jetzt für den Islamischen Staat. Gestern war wieder eine Erklärung der iranischen Regierung, dass also der Islamische Staat von Israel gesteuert worden wäre und dass man ihn jetzt besiegt hat, dass man damit also einen Teil von Israel besiegt hat und so weiter und so fort. Also das bedeutet, dass also der Antisemitismus in gewisser Weise seine Gestalt verändert hat, aber gleichzeitig wurden auch bestimmte Schriften wie die Protokolle der Weisen von Zion von der iranischen Staatsmacht weiter aufgelegt. Ich selber habe an der Frankfurter Buchmesse 2005 auf Englisch die Protokolle der Weisen von Zion am iranischen Buchhändlerstand erwerben können. Also das ist, von daher ist es eine Politik, die im Moment noch die Juden im Iran in Ruhe lässt. Aber sie sind teilweise auch vielleicht Geiseln für den Fall, dass doch Israel sich entscheiden sollte anzugreifen. Und deswegen muss man da davon ausgehen, dass es nicht unbedingt so stabil bleibt, wie es im Moment erscheint. Wie mir gesagt worden ist, im Iran gibt es auch ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht oder Anspruch sowohl der Juden als auch der Zoroastrer als auch der Christen im Parlament vertreten zu sein. Ja. Jeweils einen, beziehungsweise ich glaube, ein Christen sind es zwei. Ja. Und ich selber habe also auch Kontakt gehabt mit Juden war dort gewesen, das hat mich also sehr beeindruckt, dass überhaupt von der Bevölkerung her gar keine Aversion gegen Juden oder sonst wie herrschen. Das war, man besucht oder zum Beispiel auch im Isfahan die christlichen Klöster, das Kloster, das war ein friedliches Zusammensein und ja, schönen Dank für den Beitrag. Es ist so, dass man wirklich in der ganzen arabisch-islamischen Welt, also MENA-Region heißt das ja auch, Middle East, North Africa, dass man in dieser ganzen Region Umfragen gemacht hat über Antisemitismus in der Bevölkerung. Und es war für mich auch überhaupt nicht überraschend, dass die niedrigsten Werte im Iran waren. Also teilweise gab es dann Antisemitismuswerte bis zu 93%. In Gaza und Westjordanland und im Iran war das bei immer noch für mich viel zu hoch, 73%, aber es ist doch ein eklatanter Unterschied. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass man im Iran gewohnt ist, seit 2.500 Jahren mit Juden zusammenzuleben. Und man muss sich ja auch die Frage stellen, warum will eigentlich der Iran Israel vernichten? Es gibt keine gemeinsamen Grenzen, es gibt kein Flüchtlingsproblem mit irgendwelchen Iranern. Eigentlich gucken die Iraner eher auf die Araber herab, ja, das ist also mehr die Tendenz, anstatt also jetzt sich zum Führer der Araber aufspielen zu wollen, jetzt im Kampf gegen Israel. Also warum wollen sie unbedingt Israel weghaben? Und da gibt es eigentlich nur diese Antwort des Antisemitismus. Eine andere Antwort ist einfach nicht plausibel. Und es ist immer wieder so, dass im Moment oder auch bei dem letzten Krieg, dem Gaza-Krieg von 2014, die sunnitischen Länder längst aufgehört haben, die Hamas zu unterstützen. Bis auf Katar damals noch. Während der Iran also immer voll die Kräfte unterstützt, die am militantesten und am kriegerischsten gegen Israel vorgehen wollen. Und das muss man sich erstmal erklären, woran das liegt. Ahmadinejad hat darauf eine ganz klare Antwort gegeben. Er hat gesagt, dass man die Welt nur so befreien kann, indem man die Welt von Israel erlöst. Und das ist eine Antwort, wie man sie kennt, aus der nationalsozialistischen Zeit, dass also man die antisemitische Propaganda wirklich ernst nimmt. Die Juden sind schuld an den Kriegen, an den schlimmen Verhältnissen in der Welt. Und nur wenn ich die vernichte, kann ich die Utopie eines deutschen Friedens oder eines islamischen Friedens irgendwie erreichen. Und deswegen glaube ich schon, dass man diesen Antisemitismus, der sich wirklich versteckt, und es ist ja kein Zufall, dass Rouhani, als er an die Macht kam als Präsident, als erstes den Juden ein schönes Neujahrsfest gewünscht hatte. Ja? Also dass solche Signale ausgesendet werden, die darüber hinwegtäuschen sollen, dass es diesen Antisemitismus in der iranischen Führung gibt, in der Ideologie, nicht im Volk, das muss man sehr stark unterscheiden, aber in der Führung des islamistischen Regimes. Sie meinen, dass wenn sich Deutschland auf die Seite Israels stellt, dass wir da mehr Anschläge befürchten müssen? Zum Beispiel, ja, so ähnlich, ne? In dieser Richtung. Ja, ja, das ist in der Tat eine Überlegung, die immer wieder, und leider muss ich dazu sagen, angestellt worden ist. Man hatte auch schon die Nazi-Propaganda gegen Juden im Zweiten Weltkrieg durch die Amerikaner und Briten nicht wirklich gekontert, weil man nicht als Helfer der Juden erscheinen wollte, weil man nicht in den Verdacht geraten wollte, man könnte vielleicht Juden helfen. Beim Thema Israel geht es einfach um den Grundsatz der freien Gesellschaften. Ja, also, weil der Islamismus, ich habe das versucht darzustellen am Beispiel der Korangläubigkeit und des Verhindernwollens von demokratischen Prozeduren, dass man ein eigenes Parlament wählt. Der Islamismus bekämpft diese freien Gesellschaften. Und da ist Israel natürlich eine Provokation, gerade durch die Freiheiten, die es innenpolitisch gewährleistet, auch für die Araber in Israel. Und von daher wird Israel aus solchen Motiven bekämpft. Und wenn man jetzt also sagt, lass die Israelis mal machen, das Hezbollah ist deren Problem, Al-Qaida ist das Problem der Amerikaner, die Russen haben ihr Problem mit den Kaukasus-Islamisten, dann beschreiben Sie den Zustand, wie er im Moment herrscht, ganz gut. Aber es ist kein Zustand, der wirklich das Ausmaß dieser islamistischen Gefahr erkennt und eine gemeinsame strategische Antwort formuliert. Und deswegen bin ich der Meinung, dass man da tatsächlich als Westen insgesamt, und da gehört Israel unbedingt dazu, ein Vorgehen finden muss, um diesen abzubremsen oder zu stoppen. Die Islamisten müssen gegen eine dicke Wand laufen, ja, und das ist im Moment nicht zu erkennen, dass an dieser Wand gebaut wird. Ja. Ich habe eine Frage nochmal zur Bruderschaft. Zur Bruderschaft. Bruderschaft, ja. Und zwar inwiefern die hier verstrickt sind in der westlichen Welt. Zum Beispiel gab es nach dem Terroranschlag in Hammer von der Baath-Partei eine Emigration auch in Richtung Deutschland, wo auch einige Funktionäre der syrischen Bruderschaft hergekommen sind. Und da frage ich mich, inwiefern hatten die jetzt Einfluss hier auf die Entwicklung der Moscheen oder der Gruppierungen? Und inwiefern muss man jetzt zum Beispiel das befürchten, wenn neue Parteien entstehen, die affin gegenüber Muslimen sind? Die gibt es zum Beispiel in den Niederlanden, ich glaube auch in Deutschland inzwischen. Inwiefern man da befürchten müsste, einen Einfluss der Bruderschaft zu haben? Ich weiß bisher nichts von einer muslimischen Partei in Deutschland. Ja, weiß ich auch nicht, aber ich weiß von der Niederlande. Also es ist nicht so mein Spezialgebiet, die Situation in Deutschland. Aber was ich im Moment, also es gab in den, das weiß man, in den 50er Jahren Versuche über den Sohn von Hassan al-Banna, Tarek Ramadan, von München aus, von einer Moschee aus, die Moslembruderschaft-Idee zu verbreiten. Und es gibt verschiedene Vereinigungen, die in Deutschland aktiv sind. Es gibt ja auch Hezbollah-Kader in Deutschland, es gibt Hamas-Verbündete in Deutschland. Es gibt Gruppen, die der Moslembruderschaft sehr nahestehen. Das wird in den Verfassungsberichten der Bundesländer allerdings auch relativ detailliert aufgelistet. Was im Moment mir am meisten Sorgen macht, das ist DITIB, also die türkische Religionsbehörde. Und wenn man also viel mit Jugendlichen zu tun hat, was ich habe, auch mit türkischen Jugendlichen, dann merkt man, dass sich da innerhalb der letzten 20 Jahre wirklich massiv was verändert hat. Also weil eben der offene Antisemitismus, der Erdogans Hass auf Israel eben ausstrahlt in die Medien und diese Medien sehr stark hier auch in Deutschland gelesen werden. Das ist ja die absolut größte muslimische Minderheit in Deutschland und die ist wirklich ernsthaft beeinflusst. Und die AKP in der Türkei ist auch aus der Moslembruderschaft heraus entstanden. Deswegen muss man das einfach in dem Zusammenhang sehen. Ist der Diskussionsleiter gerade nach draußen? Ich kann aber jemand anders bitte stellen. Schön laut bitte, für alle. Inwiefern würden Sie das so betrachten, wie das einige Denker, die in Frankreich beispielsweise eher dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden, der demokratisch verspannenden Islamismus in den Händen? Bitte nochmal. In Frankreich gibt es einige Denker, die dem rechtsextremen Spektrum zugeordnet werden, wie beispielsweise Rémy Camus, der die Theorie des großen Bevölkerungsaufstandes aufgestellt hat, ja, der gesagt hat, dass gerade diese Theorie halt den Islamismus in die Hände spielen wird. Ich weiß nicht, ob Sie die Theorie kennen. Die kenne ich jetzt nicht, aber es ist die Frage war inwieweit, also die Theoretiker, die sagen, wir haben so mit einem Bevölkerungsaustausch zu tun, also die säkulare, ursprünglich mal christliche Gesellschaft soll sozusagen durch eine muslimische Gesellschaft ausgetauscht werden. Und das ist eine Strategie, die bewusst verfolgt wird, inwieweit diese Tendenz dem Islamismus in die Hände spielt. Ich würde sagen, das tut sie. Ich bin dieser Auffassung. Weil sie eben sehr pauschal Muslime alle unter einen Generalverdacht stellt. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Also wenn man so tut, als sei im Grunde genommen jeder Moslem ein verkappter Agent für Khomeini oder für die Moslembruderschaft, dann gibt man den Islamisten ja letztendlich recht, dass nur diese Form des Islam legitim sei. Und ich glaube schon, dass man wirklich sehen muss, dass das Leben als Moslem was anderes ist als die Texte des Islam. Also um ein Beispiel zu liefern, im Koran steht, dass die Frau unterhalb des Mannes angeordnet ist. Aber die größten islamischen Länder, Indonesien, Pakistan, Türkei, Bangladesch, die hatten alle weibliche Ministerpräsidenten, teilweise lange bevor wir in Deutschland eine Bundeskanzlerin hatten. Also damit würde ich sagen, dass letztendlich im Alltag so ein Pragmatismus vorherrscht, der eben nicht nach der Buchstabengläubigkeit vorgeht. Und wenn man nicht dran glaubt, also ich verdiene mein Geld als Oberstudienrat an einer Berufsschule, 2 Tage in der Woche, damit ich den Rest der Zeit für meine wissenschaftliche Arbeit Zeit habe. Und das ist, deswegen glaube ich daran, dass man mit dem Mittel der Erziehung, ja, da einiges verändern kann, dass also die Menschen nicht in kulturellen sozusagen Höhlen eingebunkert sind, die sie dann nicht verlassen können, wenn sie nach Europa kommen. Also ich bin ganz sicher, dass es, ich habe das in meinen Klassen erlebt, dass dann zum Beispiel Menschen mit muslimischen Namen vor der ganzen Klasse erzählt haben, dass sie innerlich längst ausgetreten sind aus dem Islam. Aber sie dürfen das nicht laut sagen, weil sie dann den sozialen Tod mit ihren Familien erleben. Ja, oder dass jemand, ein Freund von mir, der heißt mit Vorname Muhammad Ali, der kam aus dem Iran und sein Onkel, der war Kommunist, wurde vom Schah erschossen. Er wurde nach seinem kommunistischen Onkel benannt, Muhammad Ali, aber in Deutschland hat jeder ihn für einen Moslem gehalten, was er absolut nicht ist. Ne? Und so, dass er jetzt seinen Namen geändert hat in Michael. Also da gibt es viel Vorurteile, die also pauschalisieren wollen. Und ich sehe das nicht, dass es zum Beispiel bei der Flüchtlingsbewegung diesen organisierten Ansatz gab, hier sozusagen von Islamisten gesteuert. Ich glaube nicht, dass die Islamisten hier massenweise nach Deutschland kamen, sondern dass sie von Islamisten massenweise geflohen sind, aus Syrien und dem Irak. Und das bietet eine gewisse Chance, also auch der Re-Education, wobei man schon sagen muss, dass die Umfragen ergeben haben, dass 52% zum Beispiel dieser Flüchtlinge, die man in Bayern untersucht hat, anti-israelische Tendenzen eindeutig mitgebracht haben. Also da muss man besonders viel tun, um das aufzubrechen. Im Moment sehe ich das noch nicht. In Frankreich ist es wirklich extrem. Da gab es Demonstrationen, die waren also offen nazihaft judenfeindlich. Da gab es richtige Überfälle auf Synagogen, wo die Menschen also gerade um ihr Leben fürchten mussten. Da gibt es Attacken auf Juden, also die tödlich enden. Und da ist doch das Erbe, das hier Deutschland den Holocaust veranstaltet hatte, doch noch bietet noch eine gewisse Schutzzone. Aber es kann sich verändern. Ja, danke schön. Also erstmal zu Saudi-Arabien. Das waren keine Finanziers von Al-Qaida, sondern Al-Qaida hat Saudi-Arabien massiv bekämpft. Das war ja der Grund nach dem Krieg von 1990/91, da ging es um Irak und Kuwait, dass Amerikaner Stützpunkte bekamen in Saudi-Arabien. Und deswegen hatte Al-Qaida dann Saudi-Arabien den Krieg erklärt. Und Saudi-Arabien ist gerade dabei, also man muss natürlich abwarten, was daraus wird, aber dieser neue Kronprinz dort in Saudi-Arabien, der hat eine große Veränderung des Islamverständnisses angekündigt. Also sie haben eigentlich das Problem mit Al-Qaida und mit der Moslembruderschaft übrigens auch, deswegen diese Attacke gegen Katar, die die Moslembrüder unterstützt hatten. Also das ist, von daher muss man da sehr genau hingucken und man darf nicht verharren in den sozusagen alten Vorstellungen, die man von Saudi-Arabien hatte, weil sich seit dem Islamischen Staat die Dinge unwahrscheinlich schnell zu verändern scheinen. Man muss da genau hingucken, man muss da prüfen, aber es ist jedenfalls ganz klar so, dass Al-Qaida die saudische Herrschaft bekämpft und von der auch nicht finanziert wird. Und was jetzt Iran und die CIA anbelangt, da spielen sie wahrscheinlich an auf Mossadegh 1953. Ja, das ist auch so eine ganz interessante Geschichte, wenn man da genau hinschaut. Also warum gibt es keine einzige Straße im Iran, die nach Mossadegh benannt wird? Weil schon 1953 die Geistlichkeit, also der Klerus, der schiitische Klerus, Mossadegh bekämpft hatte. Und die hatten damals, Mossadegh wollte das Frauenwahlrecht einführen. Das war für Leute wie Khomeini damals, er hat bereits Bücher geschrieben, 1953, das war für Leute wie Khomeini und den anderen islamischen Autoritäten im Iran ein Sakrileg, dass man Frauen ein Wahlrecht zugesteht. Und deswegen ist der CIA-Putsch, der mal geplant war in der Tat, der ist zuerst gescheitert. Und dann kam am Tag darauf diese Massen auf die Straße, angeleitet von den schiitischen Geistlichen. Und dann ist Mossadegh zurückgetreten. Also da muss man auch sehr genau hingucken. Es gibt so bestimmte Narrative, die also ideologisch gefärbt sind. Und inzwischen sind aber die Archive geöffnet und man kann sich die Einzelheiten genau anschauen. Und das ist der Grund, warum man heute in Teheran keine einzige Straße sieht, die nach Mossadegh benannt ist, weil er eigentlich auch zu den Feinden des Islamismus gehört hat. Aber nur, das müsste man den ganzen Abend mal drüber machen. Also das ist natürlich nicht ausreichend. Ja. Was ist, wenn dann sollte das sein? Also haben Sie da konkrete Vorstellungen? Ja, ich meine, ich habe ja einen konkreten Vorschlag gemacht, den habe ich auch schon mal schriftlich ausgeführt. Ich halte diese, in dem Selbstmordattentat steckt sehr viel Kernsubstanz des Islamismus. Also die Todesbereitschaft, die Bereitschaft im Dschihad, viele unschuldige Menschen umzubringen und so weiter und so fort. Das wäre für mich, wenn man tatsächlich konsequent alle diejenigen, die Selbstmordattentate in irgendeiner Weise rechtfertigen, gutheißen, propagieren, vorbereiten, ächtet mit Androhung von großen Strafen, ja, vor den internationalen Gerichtshof zerrt, dann hätte man einen Punkt, von dem aus man in eine politische Offensive treten kann. Ja, während das Ganze, was jetzt im Moment passiert, ist erstmal, dass jeder so erstmal nur guckt, was er im eigenen Vorgarten für Feinde hat, die er bekämpfen will und nicht das Ganze Übergreifende sieht. Und man versucht es dann mit irgendwelchen neuen Gesetzen über die Sicherheitsfrage oder über Drohnenangriffe auf Führer von Islamisten. Aber ich glaube, dass ein politischer Kampf gegen den Islamismus solche Ziele setzen müsste und die konsequent auch versuchen müsste umzusetzen. Ja, okay, und Sie haben ja von politischer Offensive gesprochen, das heißt, es müssen sich quasi alle westlichen Staaten zusammenschließen und dann in einen Dialog treten? Warum nicht auch Russland und China? Also das, im Kampf gegen Selbstmordattentate sollte man die UN insgesamt mit reinnehmen und dann müssen sich eben die Islamismusfreunde, sei es in der Führung Saudi-Arabiens, sei es in der Führung Teherans, sei es also in der Führung anderer arabischer Staaten, entscheiden, ob sie dann diese Resolution gegen den Selbstmordterror unterstützen oder nicht. Es wäre in jedem Fall mal ein Ansatz, der die Dinge auf den Punkt bringt. Und das halte ich für wichtig, dass man politisch in die Offensive kommt, und das sehe ich im Moment noch nicht. Genau, aber wie kann ich mir diese politische Offensive vorstellen? Also das ist tatsächlich ein Dialog oder eine Revolution oder erstmal muss sich die Europäische Union oder die Bundesregierung zu sowas äußern. Aber die Bundesregierung wird das nicht tun, weil sie die Geschäfte mit Iran massiv fördert. Sigmar Gabriel war der Erste, der nach Iran gefahren ist, als der Atomdeal gerade beendet war, um sofort Geschäfte und Geschäftsbeziehungen einzufädeln. Die Forderung, die ich da erhoben habe, ist im Moment, was Deutschland anbelangt, relativ utopisch. In den Niederlanden oder in Frankreich kann man sich also eher eine Verwirklichung dieser Forderung vorstellen als in Deutschland. Weil es diese 100 Jahre alte besondere Beziehung zwischen Deutschland und Iran gibt, darüber habe ich ein Buch geschrieben, und das ist sehr schwer zu besprechen, also gerade von deutscher Seite aus. Ja, ich habe eine Frage bezüglich der politischen Linken und der Religionskritik. Wieso tut sich die politische Linke in Deutschland eigentlich so schwer, Religionskritik zu üben? Weil das ist ja eigentlich ein Kernfach, sage ich jetzt mal, der politischen Linken gewesen. Jetzt vor allem auch mit Marx und Feuerbach, Religion massiv zu kritisieren und dagegen vorzugehen. Ja, das ist eine gute Frage, die sich sehr viele stellen. Sie haben vollkommen recht, die Kritik der Religion ist der Beginn aller Kritik. Das ist die Aufklärung im 18. Jahrhundert, kam zustande durch die massive Kritik der Religion. Und dann konnte man erstmals in der Naturwissenschaft also forschen und war befreit von den religiösen Dogmen. Das ist der Beginn aller Aufklärung, das ist völlig klar. Deswegen sprechen Sie da ein Rätsel an, für das ich keine befriedigende Antwort habe. Es ist so absurd. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein falsches Verständnis von Antirassismus dabei eine Rolle spielt. Also eine, wie ich das vorhin meinte, eine sentimentale Haltung gegenüber Menschen, die dunkelhäutig sind, die also aus Ländern kommen, wo man angeblich ausbeutet und so weiter und so fort, dass man da sozusagen in dem Verständnis für diese Menschen gleich das Verständnis für die ganze Religion, für den religiösen teilweise groben Unsinn, den sie auch mit sich herumschleppen, dass man dann auch vor Verständnis sozusagen vergeht. Teilweise bei den Begrüßungen der Flüchtlinge in München mit den Willkommensgeschichten am, am Bahnhof in München auch eine sehr narzisstische Neigung hat, also im Grunde genommen sich selber dabei unheimlich toll vorkommt, wenn man ganz viel Verständnis hat und immer nur Dialog sucht, obwohl das teilweise gar nicht beantwortet wird, dieser Dialog. Also das ist wirklich eine Tendenz, die, die schon älter ist und ein bisschen wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass mit dem Wegfall der kommunistischen Utopie einfach so wenig übergeblieben ist. Da bleibt dann Israel so das letzte angeblich koloniale Projekt, das man bekämpfen will. Dann sagt man Judith Butler, das ist also Hamas und Hezbollah sind eigentlich progressive linke Bewegungen, weil man an diesem letzten Projekt, wo man angeblich einen Kolonialismus bekämpfen kann, unbedingt festhalten will. Also da gibt es eine ganze Reihe von Antworten, die ich jetzt auch nicht so systematisch formulieren kann, aber Sie haben völlig, vollkommen recht, darauf hinzuweisen. Samuel Schirmberg hat in seinem Buch ja auch die Linke sehr massiv dafür kritisiert, dass sie die Menschenrechtsbewegung in der Dritten Welt im Stich lässt, systematisch aushungert, aus Rücksichtnahme auf die religiösen Gefühle eines Revolutionsführers oder anderer religiöser Autoritäten. Und das ist ein ganz falscher Weg. Wollen Sie nochmal ergänzen? Ja, da kommt jetzt gerade dieser moderne Feminismus teilweise in den Kopf mit, der dann quasi den Hijab so als Mittel zur freien Auslegung der Frau in der islamischen Welt hochstilisiert. Ja. Teilweise solche Strömungen. Das basiert auf Franz Fanon, dass man also praktisch dann darin ein Widerstandsmittel sah und die Frauen, die also im März 1979, einen Monat nach der Islamischen Revolution in Teheran, auf die Straße gingen, weil schon einen Monat nach der Februarrevolution 1979 Khomeini den Steuerzwang verhängt hat. Und die gingen auf die Straße und kämpften dafür, dass sie als Frauen, die also an dem Sturz des Schahs revolutionär mitgewirkt hatten, ihre Freiheiten erhalten dürfen. Ich habe eine Freundin, die war damals dabei und die hat erzählt, wie dann sie von Studenten, die mitzogen, mit ihren Zielen sympathisierten, beschützt werden mussten, weil an der Seite überall so Gotteskrieger waren, die also jetzt auch was warfen auf diese Frauen, die da diese Kundgebung gemacht hatten. Aber diese Frauen, die wurden eben verraten. Von Menschen, die also im Westen leben und natürlich genießen, dass man hier eine liberale Gesellschaft hat, wo jeder sich auf den Kopf setzen kann, was er will, ohne Zwang. Aber die jetzt sich dem Zwang beugen mussten und Sie müssen sich vorstellen, 79 war die Revolution, also das heißt, also wer heute 40 Jahre ist im Iran, musste sein ganzes Leben lang, wenn er auf die Straße ging, immer das Kopftuch tragen, ne? Und musste immer Angst haben, wenn da was verrutscht war. Also das ist so ungeheuerlich, dass aber es begann bereits damals, als dann Teile der Foucault zum Beispiel auch diese Politik unterstützt hatte in Frankreich, des Khomeini-Regimes. Und die Debatte, die damals begann, ein marxistischer Islamwissenschaftler hatte schon von Faschismus im Iran gesprochen, die wurde damals nicht ausgetragen, was ein großer Fehler war. Sonst hätte man vielleicht bestimmte Entwicklungen eher festgestellt. Ja. Noch eine Frage, oder? Ja, ich würde auch mal sagen, dass eben aus Saudi-Arabien relativ gut weggekommen ist, um es mal salopp zu formulieren. Sie hatten ja Saudi-Arabien geschrieben als Status Quo-Staat. Ja. Und der spricht eben die weltweite Finanzierung Saudi-Arabiens von islamischen Kulturvereinen oder eben auch ich danke erstmal für den Einwurf, mit dem ich eigentlich viel massiver gerechnet hatte, weil da meine Thesen wirklich etwas zugespitzt waren. Es ist natürlich, Sie haben vollkommen recht, die Wahhabiten haben über Jahrzehnte hinweg die Koranschulen in anderen Ländern angeheizt. In Pakistan zum Beispiel, die Kinder bekamen in den Koranschulen was zu essen, das bekamen sie in anderen öffentlichen Schulen Pakistans nicht. Darüber wurde systematisch verhetzt. Das ist wahr. Und man hat aber in dem letzten Jahr, ungefähr ein Jahr ist das her, dass offenbar die saudische Führung da einen Kurswechsel vorgenommen hat. Also praktisch eine andere Form der Islamdeutung vertritt. Sie hatten mal auch in den deutschen Medien eine ganzseitige Anzeige geschaltet, wo sie diesen Weg begründet hatten und was sie bedauern, was also in der Vergangenheit verkehrt lief. Diese saudische Führung hat erklärt, dass sie sich angestachelt fühlten durch die khomeinistische Revolution im Iran vor 40 Jahren ebenfalls eine Verschärfung sozusagen ihrer Doktrinen zu propagieren weltweit. Und das sei ein Fehler gewesen und müsse zurückgenommen werden. Und wenn solche Tendenzen in so einem wichtigen Staat wie Saudi-Arabien passieren, also man kriegt es vor allen Dingen durch die englischsprachige Medienwelt mit, also leider ist in Deutschland da nur selten mal ein vernünftiger Artikel zu lesen, dann sind das Dinge, die man nicht pauschal abtun sollte, weil man sich eigentlich sowas nur wünschen kann, dass aus dem Herzen sozusagen dieser islamischen Welt solche Veränderungen kommen. Man hat Umfragen gemacht bei den arabischen Jugendlichen. Also ISIS und der arabische Frühling, beides hat eine riesen Bedeutung in der islamischen Welt. Das ist überhaupt nicht abgeschlossen. Und dann kam raus, dass also wurde gefragt, wo die arabischen Jugendlichen am liebsten leben würden. Das war in den Vereinten Arabischen Emiraten, wo es also noch die größte Liberalität gibt sozusagen von diesen Golfstaaten. Also wo auch verschiedene Religionen es leichter haben zu koexistieren. Und das sind alles Anzeichen, die also natürlich auch dann etwas klügere Herrscher, natürlich bleibt er weiterhin ein autoritärer Herrscher, Saudi-Arabien wird nicht zur Demokratie werden, ja innerhalb der nächsten 5 Jahre oder 10 Jahre, das glaube ich nicht. Aber dennoch fühlen sich solche arabischen Herrscher dann teilweise bedroht von dem, was noch alles kommen kann, bedroht von dem, was mit dem Islamischen Staat war und ziehen daraus Schlussfolgerungen. Und sie müssen bedenken, alleine schon, dass sie das Wort König nehmen anstatt Kalif. Ja, das war schon eine sozusagen, einige würden sagen, Anbiederung an den Westen. Dass Saudi-Arabien seit Ende der 40er Jahre mit den USA zusammenarbeitet, was die Ausbeutung des Öls anbelangt. Dass die Amerikaner dort wie selbstverständlich ihre Flotten und Flugzeugstützpunkte haben können. Das ist also keine Politik, die sich in vergleichbarer Weise gegen den Westen richtet, wie die iranische Politik sich eindeutig gegen den Westen richtet. Und wenn Sie sich vor Augen halten, das ist immer eine gute Messlatte, wie man sich zu Israel verhält, also sozusagen zum pluralen Nahen Osten, wo auch ein jüdischer Staat reingehört, ja, dann kann man sagen, dass Saudi-Arabien eine völlig andere Haltung eingenommen hat in den letzten 5, 6 Jahren als der Iran. Und deswegen bin ich dagegen, dass man beides über einen Kamm schert und nicht genau hinschaut. Deswegen soll man nicht, ich habe ja gesagt, man muss Saudi-Arabien weiter kritisieren. Das ist keine Macht, die man also irgendwie in Schutz nehmen kann, auf keinen Fall. Aber man muss trotzdem bestimmte Unterschiede wahrnehmen, gerade in einer Situation, die eigentlich so verzweifelt ist, wie sie sich heute eben darstellt. Wir werden gleich noch zum Busfoto gehen, was ich noch anschließen will, was ich gerne tun. Und ich bedanke mich bei der Diskussion und wünsche euch noch einen schönen Abend.